Die Wissenschaftler und Techniker des Katalysator-Instituts bei der Fakultät für Chemie an der Kim-Il-sung-Universität haben neulich ein einheimisches Waldbrandlöschmittel entwickelt, und zwar Feuerlöschschaum und Lösung. Das neue Produkt mit hoher Schaumbildungsfähigkeit und Schaumstabilität hat gute Feuerlöscheffekte gegen verschiedene Brände und beruht auf einheimischen Ressourcen und Techniken.